Hallo Gesellschaft, kennt ihr das? Mir ist langweilig, ich würde ja lernen, aber mir ist lieber langweilig. Wieso haben wir so eine Bildungskrise? Wieso kommt da keiner zu Potte mit irgendwelchen Schulreformen? Nun, zuallererst, weil die Schule nicht für die Bildung da ist. Das sagt der hier, der Soziologe Michel Foucault. Und wenn er das richtig sieht, dann hat die Schule die Funktion, disziplinierte Bürger zu produzieren und die Schüler in deren spätere Rollen in der Gesellschaft zuzuweisen. Foucault spricht davon, dass Schulen Fabriken sind, die nutzbringende Individuen produzieren. Ihr werdet's wissen, ganz früher zuallererst sollten Schulen taugliche Soldaten herstellen. Und später sollten Schulen eine große Masse von Fabrikarbeitern produzieren, eine weniger große Masse von Angestellten und ein paar Akademiker. Das lief auch gut, solange wir das Industriezeitalter hatten. Aber die Arbeitswelt hat sich verändert. Damit sie funktionieren kann, müssen in Schulen heute andere Individuen produziert werden als früher. Die Schule früher hatte vor allem Leute hergestellt, die für dumpfe Fabrikarbeit geeignet waren. Die ganze Schulsystemmaschine war so aufgebaut, man steckte kleine, dumme Kinder von hinein und große, dumme, aber gehorsame Bürger kamen hinten heraus. Aber heute wird in der Arbeitswelt immer weniger Gehorsam und Aushalten von stupiden Tätigkeiten verlangt. Stattdessen braucht es mehr Wissensmanagement, Eigenständigkeit und mehr Flexibilität. Was sich in der Gesellschaft aber immer noch nicht geändert hat, das ist die Hierarchie von Ober-, Mittel- und Unterschicht. Das dreigliedrige Schulsystem passt perfekt in diese Dreiteilung. Heute ist es aber so, dass viele Facharbeiter mehr Gehirnsubstanz brauchen als mancher Student. Früher hieß es ja, wer zu dumm ist fürs Studium, der wird Facharbeiter. Aber fragt heute mal euren Handwerker, ja? Ich habe mir die Heizung erklären lassen, als sie gerauscht hat. Und der Heizungsmonteur, ja, hat mir das erklärt. Und da habe ich gesagt, ja, das versteht kein Mensch. Da musst du studiert haben. Nur nennt sich das nicht Studium, das nennt sich halt Ausbildung. Ne? Schaut mal auf diese Pyramiden. Die Idee unserer Gesellschaft ist, die Menschen nach Größe ihres Gehirns zu ordnen. Wer viel Gehirn hat, der soll viel Geld und Status haben. Wer weniger Gehirn hat, soll weniger haben. Und wer ein Erbsengehirn hat, der soll nur ein Taschengeld bekommen. So legitimiert sich unsere gesellschaftliche Hierarchie. So, und nun brauchen auf einmal die mittleren und einfachen Berufe immer mehr Gehirn im Kopf. Normalerweise müsste sich ja dann auch deren Geld und Status erhöhen. Das kann aber nur bedeuten, dass die Oberschicht auf Geld und Status verzichten muss. Woher denn nehmen, ne? Und weil sie das nicht will, blockieren von dort viele die Bildungsreform. Wir haben es also, ja, in der Fachsprache sagt man dazu, mit einem Bildungskonfliktknäuel zu tun zwischen Herrschaftssystem und flächendeckendem Bildungssystem. Wie wird sich das nun mittelfristig entwickeln? Die Akademiker in der Führungsetage wollen mehr verdienen als die Facharbeiter. Aber wenn oben haufenweise Akademiker herumtanzen und es in der Mitte an Facharbeitern mangelt, dann müsste doch der Facharbeiter mehr verdienen als die Firmenleitung. Sind das nicht die Gesetze des Marktes, was knapp ist, wird besser bezahlt? Stattdessen, es fehlen Facharbeiter, macht mal den Studienzugang schwerer, zum Beispiel das BAföG abschaffen oder die Studiengebühren wieder einführen. Alles, um das System zu erhalten. Was ist also die Lösung? Mir fällt im Augenblick nur diese ein, Bildungsungerechtigkeit zu verschärfen, damit sehr kluge Schüler nicht studieren können und so sehr kluge Facharbeiter werden. Also ärgert euch nicht, wenn ihr bald nicht mehr studieren könnt. Ihr stabilisiert damit die Gesellschaft. Wenn ihr andere Lösungen wisst, ne, schreibt es in die Kommentare.